Günther Anders. Gebote des Atomzeitalters. Frankfurter Allgemeine Zeitung vom 13.07.1957. Dein erster Gedanke nach dem Erwachen heiße Atom. Denn du sollst deinen Tag nicht mit der Illusion beginnen, was dich umgebe, sei eine stabile Welt. Was dich umgibt, ist vielmehr etwas, was morgen schon ein Gewesenes sein kann, ein Nur-Gewesenes. Und wir, du und ich, und unsere Mitmenschen sind vergänglicher als alle, die bis gestern als vergänglich gegolten hatten. Denn unsere Vergänglichkeit bedeutet nicht nur, dass wir sterblich wären, auch nicht nur, dass wir tötbar wären, jeder von uns. Das war auch früher Brauch. Sondern, dass wir im Ganzen tötbar sind, als Menschheit. Und Menschheit bedeutet nicht nur die heutige Menschheit, nicht nur diejenige, die sich über die Provinzen unserer Erde verteilt, sondern auch diejenige, die sich über die Provinzen der Zeit verteilt. Ist nämlich die heutige Menschheit tötbar, so erlischt mit ihr auch die gewesene und die künftige gleichfalls. Das Tor, vor dem wir stehen, trägt daher die Aufschrift »Nichts wird gewesen sein« und von innen die Worte »Die Zeit war ein Zwischenfall«. Aber zum Zwischenfall wird sie werden, nicht zwischen zwei Ewigkeiten, wie es unsere Ahnen erhofft hatten, sondern zwischen zwei Nichtsen, zwischen dem Nichts dessen, was von niemandem erinnert, so gewesen sein wird, als wäre es nie gewesen, und dem Nichts dessen, was nie sein wird. Und da es niemanden geben wird, die zwei Nichtse zu unterscheiden, werden sie zusammenwachsen zu einem einzigen Nichts. Dies also ist die völlig neue, die apokalyptische Art von Vergänglichkeit, unsere Vergänglichkeit, neben der alles, was bis heute Vergänglichkeit geheißen hatte, zur Bagatelle geworden ist. Damit dir dies nicht entgehe, heiße der erste Gedanke nach deinem Erwachen Atom. Die Möglichkeit der Apokalypse. Dein zweiter Gedanke nach dem Erwachen laute: Die Möglichkeit der Apokalypse ist unser Werk, aber wir wissen nicht, was wir tun. Wir wissen es wirklich nicht, und auch diejenigen wissen es nicht, die über die Apokalypse entscheiden. Denn auch sie sind wir. Auch sie sind grundsätzlich Inkompetente. Dass auch sie inkompetent sind, ist freilich nicht ihre Schuld. Vielmehr die Folge einer Tatsache, die keinem von ihnen und keinem von uns angerechnet werden kann. Nämlich Folge der täglich wachsenden Kluft zwischen zwei unserer Vermögen. Zwischen dem, was wir herstellen können und dem, was wir vorstellen können. Im Laufe des technischen Zeitalters hat sich nämlich das klassische Verhältnis zwischen Fantasie und Tun umgekehrt. Hatte es unseren Vorfahren als selbstverständlich gegolten, dass die Fantasie überschwänglich sei, das heißt, das Wirkliche überschwinge und überbiete, so ist heute die Leistung unserer Fantasie und die unseres Fühlens und Verantwortens der unseres Tuns unterlegen. So gilt heute, dass sie unfähig ist, dem Effekt dessen, was wir produzieren, gewachsen zu bleiben. Nicht nur unsere Vernunft hat ihre kantischen Grenzen, nicht nur sie ist finit, sondern auch unser Vorstellen und erst recht unser Fühlen. Bereuen können wir zur Not einen einzigen Ermordeten, mehr leistet das Gefühl nicht. Vorstellen können wir vielleicht 10, mehr leistet die Vorstellung nicht. Aber 100.000 Menschen umzubringen, verursacht heute keinerlei Umstände. Und nicht nur aus technischen Gründen keine, und nicht nur, weil sich das Tun in bloßes Mittun verwandelt hat und in bloßes Auslösen, das den Effekt unsichtbar bleiben lässt, sondern gerade aus einem moralischen Grunde. Eben weil der Massenmord bereits unendlich weit außerhalb der Sphäre jener Taten liegt, die wir vorstellen und zu denen wir gefühlsmäßig Stellung nehmen können und deren Ausführung durch Vorstellungen und Gefühle gehemmt werden könnte. Darum sollen deine nächsten Einsichten lauten: Je maßloser die Taten, desto geringer die Hemmungen. Und wir Menschen sind kleiner als wir selbst. Dieser letzte Satz formuliert unsere heutige Schizophrenie, das heißt die Tatsache, dass unsere diversen Vermögen unabhängig voneinander arbeiten, wie isolierte und unkoordinierte Wesen, die Tuchfühlung miteinander verloren haben. Aber diese Sätze sollst du nicht deshalb aussprechen, um etwas Endgültiges, etwas endgültig Defätistisches über uns auszusprechen, sondern umgekehrt, um vor der Finitheit zu erschrecken, um in ihr einen Skandal zu sehen, um die festgestellten und erstarrten Grenzen aufzuweichen, um sie in Schranken zu verwandeln, um die Schizophrenie rückgängig zu machen. Natürlich kannst du auch, solange dir weiterzuleben vergönnt ist, deine Hände in den Schoß legen, auf Hoffnung verzichten und dich mit deiner Schizophrenie abfinden. Aber wenn du das nicht willst, dann hast du den Versuch zu wagen, so groß zu werden wie du selbst und dich selbst einzuholen. Und das bedeutet, dann hast du, darin besteht dein Pensum, die Kluft zwischen deinen Vermögen, dem Herstellen und dem Vorstellen zu überbrücken. Das Gefälle zwischen den beiden zu aplanieren. Oder, anders ausgedrückt, dann hast du den beschränkten Fassungsraum deines Vorstellens und den noch eingeengteren deines Fühlens gewaltsam zu erweitern, bis Vorstellung und Gefühl fähig werden, das Ungeheure, was du zu produzieren imstande gewesen, zu fassen und aufzufassen, bis du fähig bist, das Aufgefasste zu akzeptieren oder zu verwerfen. Kurz, deine Aufgabe besteht darin, deine moralische Fantasie zu erweitern. Sei nicht zu feige, Angst zu haben. Deine nächste Aufgabe lautet: Erweitere dein Zeitgefühl. Denn entscheidend für unsere heutige Situation ist nicht nur, was die Spatzen und die Lautsprecher bereits von den Dächern pfeifen, dass das räumliche Stellensystem unserer Erde zusammengeschrumpft ist, dass alle Örter, die noch gestern weit voneinander entfernt gelegen hatten, heute zu Nachbarörtern geworden sind, sondern auch, dass die Stellen im System unserer Zeit zusammengerückt sind, dass die Zukünfte, die gestern noch als unerreichbar ferngegolten hatten, nun zu Nachbargegenden unserer Gegenwart geworden sind, dass wir sie zu Nachbargemeinden gemacht haben. Das gilt sowohl für die östliche Welt wie für die westliche. Für die östliche, weil dort Zukunft in einem früher niemals geahnten Ausmaß geplant wird. Geplante Zukunft aber keine kommende Zukunft mehr ist, vielmehr ein Produkt in the making, das, da es vorgesehen ist, bereits als ein Stück desjenigen Raumes gesehen wird, in dem man sich bereits aufhält. In anderen Worten, da man das, was man tut, ihm zuliebe tut, wirft es bereits einen Schatten auf die Gegenwart. Gehört es, pragmatisch gesprochen, zur Gegenwart bereits dazu. Und das gilt zweitens, dies ist der Fall, der uns angeht, für die Menschen der heutigen westlichen Welt, da diese, obwohl sie es nicht plant, die entferntesten Zukünfte bereits affiziert. Also zum Beispiel über die Gesundheit oder Degeneration, vielleicht über das Sein oder das Nichtsein ihrer Enkel befindet. Ob sie, oder richtiger, ob wir das beabsichtigen oder nicht, bleibt gleichgültig. Denn was moralisch gilt, ist allein das Faktum. Und da dieses Faktum der nicht geplanten Wirkung in die Ferne uns bekannt ist, begehen wir, wenn wir trotz dieses unseres Wissens fortfahren, so zu handeln, als wäre das Faktum uns unbekannt, fahrlässige Grenzverletzung. Dein nächster Gedanke nach deinem Aufwachen laute: Sei nicht zu feige, Angst zu haben. Zwinge dich, denjenigen Ertrag an Angst aufzubringen, der der Größe der apokalyptischen Gefahr entspricht. Auch die Angst, gerade sie, gehört zu den Gefühlen, die zu verwirklichen wir unfähig sind oder unwillig. Und die Behauptung, wir hätten ohnehin Angst, viel zu viel davon, ja, wir lebten sogar im Zeitalter der Angst, ist eine bloße Redensart, die, sofern sie nicht in betrügerischer Absicht verbreitet wird, mindestens ideal geeignet ist, den Ausbruch einer der Größe der Bedrohung wirklich angemessenen Angst zu unterbinden und damit indolent zu machen. Wahr ist vielmehr das Gegenteil, dass wir nämlich im Zeitalter der Unfähigkeit zur Angst leben und darum passiv der Entwicklung zusehen. Wofür es, abgesehen von der Beschränktheit unseres Fühlens, eine ganze Reihe von Gründen gibt, die hör aufzuzählen nicht möglich ist. Ein Grund aber, der durch die Ereignisse der jüngsten Vergangenheit ganz besondere Aktualität und eine ganz besondere Würde erworben hat, sollte hier doch angeführt werden, nämlich unser Ressortfimmel. Also unsere durch die Arbeitsteilung verursachte Überzeugung, dass jedes Problem einem bestimmten Kompetenzfelde zugehöre, in das wir nicht eindringen dürfen. So gehört zum Beispiel das Atomproblem angeblich in das Kompetenzfeld der Politiker und der Militärs. Natürlich wird das nicht dürfen, nicht eindringen dürfen, sofort und automatisch zum nicht nötig haben, zum nicht brauchen. Das heißt, die Probleme, um die ich mich nicht sorgen darf, um die brauche ich mich auch nicht zu sorgen. Und die Angst bleibt mir erspart, weil sie in einem anderen Kompetenzfeld erledigt wird. Darum sprich nach deinem Aufwachen: Nostra res agitur. Das bedeutet ein Doppeltes. Erstens, dass es uns deshalb betrifft, weil es uns treffen kann, und zweitens, dass der monopolistische Kompetenzanspruch Einzelner deshalb ungerechtfertigt ist, weil wir alle als Menschen gleichermaßen inkompetent sind. Zu glauben, wo es sich um das mögliche Weltende handelt, könnte es größere oder kleinere Zuständigkeit geben und jene Männer, die aufgrund zufälliger Arbeits-, Verantwortungs- und Pflichtteilung Politiker oder Militärs geworden sind und als solche mit der Herstellung oder Verwertung des Gegenstandes mehr oder direkter zu tun haben als unsereins, seien deshalb kompetenter als wir, ist einfach Torheit. Die uns das einreden wollen, gleich ob es die angeblich Kompetenteren selbst sind oder Dritte, beweisen damit lediglich ihre moralische Inkompetenz. Vollends unerträglich aber wird unsere moralische Situation dann, wenn jene angeblich Kompetenteren, die Probleme anders als taktisch zu sehen außerstande sind, uns weismachen wollen, uns komme noch nicht einmal das Recht auf Angst, geschweige denn auf Gewissen zu, und zwar deshalb nicht, weil Gewissen Verantwortung impliziere, Verantwortung aber nur ihre Sache sei. Ebensache der Ressortzustände. Letztlich maße man sich also durch Angst, gar durch Gewissensangst, ein fremdes Ressort an. Einen Klerus der Apokalypse darfst du jedenfalls nicht anerkennen. Keine Gruppe, die sich das Kompetenzmonopol für den Untergang, der unser aller Untergang wäre, anmaßt. Wenn wir den rankischen Ausdruck gleich nah zu Gott variieren dürfen, jeder steht gleich nah zum möglichen Ende. Und so hat auch jeder das gleiche Recht und die gleiche Pflicht, seine Stimme warnend zu erheben. Auch du. Wieder das taktische Diskutieren. Nicht nur nicht vorstellen, nicht nur nicht fühlen, nicht nur nicht verantworten können wir das Ding, sondern noch nicht einmal denken. Denn in welcher Kategorie immer wir es auch denken würden, wir würden es falsch denken, weil es, einer Klasse von Gegenständen zugeordnet, zu einem unter anderen gemacht und dadurch bagatellisiert wäre. Auch wenn es in vielen Exemplaren existieren mag, ist es einzig in seiner Art, keiner Gattung zugehörig. Also ein Monstrum. Und da wir nur, was es nicht ist, umschreiben können, haben wir die Kautelen der negativen Theologie zu den unsrigen zu machen. Unseligerweise ist es gerade diese monströse Nirgendzugehörigkeit, die es mit sich bringt, dass wir den Gegenstand vernachlässigen oder einfach vergessen. Was man nicht klassifizieren kann, das sieht man als nicht existierend an. Sofern man von dem Gegenstand aber doch spricht, übrigens im Alltag von Mensch zu Mensch immer noch nicht, dann klassifiziert man ihn gewöhnlich, weil das so am bequemsten und am beruhigendsten ist, als eine Waffe, allgemeiner als ein Mittel. Ein Mittel aber ist es deshalb nicht, weil es zum Wesen des Mittels gehört, im erreichten Zweck einzugehen und zunichte zu werden, wie der Weg im Ziel. Das ist aber bei diesem Ding nicht der Fall. Vielmehr ist sein unvermeidbarer, wenn nicht sogar sein beabsichtigter Effekt größer als jedes denkbare Ziel. Denn dieses geht notwendigerweise im Effekt unter. Es geht mitunter mit der Welt, in der es noch Mittel und Zwecke gab. Dass ein Ding, das von sich aus das Mittel-Zweck-Schema zerstört, selbst kein Mittel sein kann, das ist ja wohl evident. Darum lautet deine nächste Maxime, dass die Bombe ein Mittel sei, werde ich mir nicht einreden lassen. Da sie kein Mittel ist wie Millionen Mittel, die unsere Welt ausmachen, darfst du es auch nicht dulden, dass sie hergestellt werde, als handle es sich um einen Eisschrank, eine Zahnpasta oder selbst eine Pistole, bei deren Herstellung man uns nicht fragt. So wenig du jenen glauben sollst, die es ein Mittel nennen, sollst du den schlaueren Verführern glauben, die dir einzureden versuchen, das Ding diene ausschließlich der Abschreckung, werde also lediglich zu dem Zwecke hergestellt, um nicht verwendet zu werden. Gegenstände, deren Verwendung sich in ihrer Nichtverwendung erschöpft, hat es noch niemals gegeben. Höchstens Gegenstände, die zuweilen, nämlich dann nicht verwendet wurden, wenn die Drohung mit ihrer, oft zuvor verwirklichten, Verwendung bereits ausreichte. Im Übrigen dürfen wir natürlich niemals vergessen, dass das Ding bereits effektiv und mit kaum zulänglicher Begründung verwendet worden ist, in Hiroshima und Nagasaki. Schließlich, en marge, sollst du es nicht durchgehen lassen, dass der Gegenstand, dessen Effekt unvorstellbar ist, durch biedere und bagatellisierende Bezeichnungen falsch klassifiziert werde. Die Benennung einer gewissen H-Bomben-Explosion als Aktion Opa als Großväterchen war nicht nur abenteuerlich abgeschmackt, sondern bewusster Betrug. Ferner sollst du dagegen auftreten, dass das Ding, dessen bloßes Vorhandensein bereits eine Art der Verwendung ist, unter rein taktischen Gesichtspunkten diskutiert werde. Solche Diskussion ist absolut unangemessen, weil der Gedanke, die Atomwaffen könnten taktisch so oder so eingesetzt werden, den Begriff einer politischen Lage voraussetzt, die gewissermaßen unabhängig von der Tatsache der Atomwaffen existiert. Das aber ist ganz unrealistisch, weil sich die politische Lage, der Ausdruck atomares Zeitalters ist durchaus gerechtfertigt, durch die Tatsache der Atomwaffen definiert. Nicht die Atomwaffen kommen in der politischen Lage auch vor. Umgekehrt spielen sich die Einzelgeschehnisse innerhalb der atomaren Situation ab und die meisten politischen Handlungen sind faktische Schritte innerhalb der atomaren Situation. Die Versuche, die Möglichkeit des Weltuntergangs als Stein unter anderen Steinen im Schachspiel der Politik zu verwenden, sind, gleich ob sie schlau sind oder nicht, Zeichen von Verblendung. Die Zeit der Schlauheiten ist vorbei. Darum sei es dein Prinzip, sabotiere alle Erörterungen, in denen deine Zeitgenossen versuchen, die Tatsache der atomaren Bedrohung aus einem ausschließlich taktischen Gesichtswinkel zu diskutieren, und darum mache es zu deinem Prinzip, die Diskussion auf die Hauptsache zu lenken, auf die Selbstbedrohung der Menschheit durch die selbstgemachte Apokalypse, und tue das auch dann, wenn du dadurch Gefahr läufst, als politisch unrealistisch verlacht zu werden. In Wirklichkeit sind es die nichts als Taktiker, die unrealistisch sind. Da sie Atomwaffen nur als Mittel sehen und da sie nicht begreifen, dass die Zwecke, die sie vermittels ihrer Taktik zu erreichen suchen oder zu erreichen vorgeben, durch Verwendung, nein, sogar schon durch die mögliche Verwendung dieser Mittel, alle Bedeutung einbüßen. Die Entscheidung ist schon gefallen. Von der Behauptung, wir befänden uns, und vielleicht sogar immer, nur im Laboratoriumsstadium, im Stadium des Experimentierens, lass dich nicht verführen. Sie ist reine Redensart. Nicht nur deshalb, weil wir, was erstaunlich viele vergessen, Atombomben bereits geworfen, das Zeitalter des Ernstes also vor mehr als 10 Jahren bereits angetreten haben, sondern weil wir, und das ist im Prinzip sogar noch wichtiger, von Experimenten in diesem Falle gar nicht reden können. Dein letzter Leitsatz laute, wie gut die Experimente auch gelingen mögen, das Experimentieren misslingt. Und zwar misslingt es deshalb, weil von Experimenten allein dort die Rede sein kann, wo das Experimentalgeschehen den isolierten Raum des Laboratoriums nicht verlässt oder sprengt und diese Bedingung hier nicht erfüllt ist. Umgekehrt gehört es ja zum Wesen der Sache und zum gewünschten Effekt der Mehrzahl der heutigen Explosionsexperimente, den Brisanzkoeffizienten und den Streuungsradius der Waffe so groß wie möglich zu machen. Also, so widerspruchsvoll das auch klingen mag, auszuprobieren, wie weit man jede experimentelle Grenze überschreiten kann. Was durch die angeblichen Experimente angerichtet wird, gehört daher nicht mehr in die Klasse experimenteller Resultate, sondern in den Raum der Wirklichkeit, in den der Geschichte. In diesen gehören zum Beispiel die verseuchten japanischen Fischer, sogar in den Raum künftiger Geschichte, da eben die Zukunft, zum Beispiel die Gesundheit künftiger Generationen, bereits affiziert ist. Die Zukunft also, wie Junkes philosophischer Titel es formuliert, bereits begonnen hat. Völlig irreführend ist also die beliebte Beteuerung, über die Verwendung des Dinges sei noch nicht entschieden. Wahr ist vielmehr, dass die Entscheidung durch die sogenannten Versuche bereits gefallen ist. Mithin gehört es zu deinen Pflichten, den Schein, dass wir noch in der atomaren Vorzeit leben, zu diskreditieren und beim Namen zu nennen, was ist. Wir werden von Geräten behandelt. Alle diese Postulate und Verbote lassen sich aber in einem einzigen Gebot kondensieren, in dem habe nur solche Dinge, deren Maximen deine eigenen Maximen und damit die einer allgemeinen Gesetzgebung werden könnten. Dieses Postulat mag befremden. Der Ausdruck Maximen der Dinge klingt provozierend. Aber doch eben nur deshalb, weil das Faktum, das mit dem Ausdruck bezeichnet wird, selbst befremdlich und provokant ist. Was wir meinen, ist allein, dass wir, in der Gerätewelt lebend, nun von Geräten behandelt werden, und zwar immer auf diese oder jene Geräte bestimmte Weise. Da wir aber andererseits Verwender dieser Geräte sind, Da wir unsere Mitwelt mit Hilfe dieser Geräte behandeln, behandeln wir sie statt nach eigenen Prinzipien mit Hilfe der Behandlungsmodi der Apparate, also gewissermaßen nach deren Maximen. Was das Postulat verlangt, ist, dass wir uns diese, da sie ja pragmatisch gesehen unsere Maximen sind, so klar machen, als wären sie unsere. Dass unser Gewissen statt in Prüfung unserer Innerlichkeit, die zum konsequenzlosen Luxus geworden ist, nun in Prüfung der geheimen Regungen und der Prinzipien unserer Apparate bestehe. Ein im herkömmlichen Sinne seine Seele prüfender Atomminister würde wahrscheinlich nichts sonderlich Böses finden. Durch die Prüfung des Innenlebens seiner Geräte dagegen Herostratismus. Und zwar Herostratismus in kosmischem Ausmaß. Denn herostratisch ist die Weise, in der die Atomwaffen die Menschheit behandeln. Erst wenn uns diese neue moralische Aktion, der Blick in den Busen der Apparate, molussisch, geläufig geworden ist, werden wir mit mehr Recht darauf hoffen dürfen, dass wir, die wir die Entscheidung über unser Sein oder Nichtsein in der Hand halten, auch unser Sein in der Hand behalten werden. Wir können nicht nicht können. Dein nächstes Prinzip laute: Glaube nicht, dass die Gefahr, wenn wir den ersten Schritt, den Abbruch der sogenannten Experimente gemacht haben, vorüber sein werde und dass wir dann dazu berechtigt sein werden, auf unseren Lorbeeren auszuruhen. Das Ende der Experimente besagt weder das Ende weiterer Bombenproduktion noch die Zerstörung von denjenigen Bomben und denjenigen Bombentypen, die bereits ausprobiert worden sind und die für die Eventualität bereitliegen. Es gibt verschiedene mögliche Gründe für Teststopps. Ein Staat kann sich zum Beispiel deshalb dazu entschließen, weil sich weiteres Experimentieren als überflüssig herausstellt, das heißt, weil entweder die Produktion der ausprobierten Typen oder der bereits hergestellte und gelagerte Vorrat für jeden denkbaren Fall ausreicht, kurz, weil es sinnlos und unwirtschaftlich wäre, die Menschheit toter als tot zu machen. Glaube ebenso wenig, dass wir ein Recht auf Sorglosigkeit hätten, wenn es uns gelungen wäre, unseren zweiten Schritt durchzuführen, nämlich die weitere Produktion von A- und H-Bomben zu stoppen, oder dass wir nach unserem dritten Schritt, nach der Zerstörung aller gelagerten Bestände, die Hände in den Schoß legen dürften. Selbst in einer restlos reinen Welt, also in einer, in der es keine A- oder H-Bomben gäbe, in der wir also keine Bomben zu haben scheinen, würden wir sie doch noch immer haben, weil wir wissen würden, wie wir sie herstellen können. In unserer Epoche mechanischer Reproduktion gibt es keine Nicht-Existenz irgendeines möglichen Produktes, weil das, was zählt, nicht die wirklichen physischen Objekte sind, sondern deren Typen bzw. deren Blueprints. Selbst nach Eliminierung aller physischer Objekte, die mit der Produktion der A- oder H-Bomben zusammenhängen, könnte die Menschheit noch immer den Blueprints zum Opfer fallen. Dann müsste man eben, könnte man schließen, die Blueprints zerstören. Aber auch das ist unmöglich, denn die Blueprints sind unzerstörbar wie Platos Ideen. In gewissem Sinne sind sie geradezu deren diabolische Verwirklichung. Kurz, selbst dann, wenn es uns gelänge, die verhängnisvollen Geräte und deren Blueprints physisch zu zerstören und damit unsere Generation zu retten, mehr als eine Frist oder als ein Aufschub würde auch das kaum bedeuten. Die Produktion könnte jeden Tag wieder aufgenommen werden, der Schrecken bleibt. Und darum muss auch deine Angst bleiben. Von nun an wird die Menschheit für alle Ewigkeit unter dem dunklen Schatten des Monsters leben. Die apokalyptische Gefahr lässt sich nicht ein für alle Male, nicht nur durch einen Akt abschaffen, sondern nur durch täglich wiederholte Akte. Das bedeutet, wir haben zu verstehen, und diese Einsicht zeigt uns vollends, wie verhängnisvoll unsere Situation ist, dass unser Kampf gegen den physischen Bestand der Geräte und deren Konstruktion, deren Tests, deren Lagerung schlechthin unzulänglich bleibt. Denn das Ziel, das wir zu erreichen haben, kann nicht darin bestehen, das Ding nicht zu haben, sondern allein darin, das Ding niemals zu verwenden, obwohl wir nichts dagegen tun können, dass wir es haben. Es niemals zu verwenden, obwohl es niemals einen Tag geben wird, an dem wir es nicht verwenden könnten. Dies ist also deine Aufgabe, der Menschheit beizubringen, dass keine physische Maßnahme, keine Zerstörung physischer Objekte jemals eine restlose Garantie darstellen wird, dass wir vielmehr fest dazu entschlossen sein müssen, den Schritt niemals zu machen, obwohl er immer möglich sein wird. Wenn es uns, dir und mir nicht gelingt, die Menschheit mit dieser Einsicht anzufüllen, dann, sind wir verloren.